Die junge Nacht der ARD. Die Infos. Um 4 Uhr mit Chris Berdrow. Ärztevertreter fordern eine bundesweit einheitliche Verlängerung des Corona-Lockdowns. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund begründet das mit der Situation in den Krankenhäusern. Die Belastung durch die Versorgung von Covid-19-Patienten sei auch über die Feiertage weiter angestiegen, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Jona den Funke-Zeitungen. Immer mehr Patienten auf den Intensivstationen müssten mit immer weniger Personal versorgt werden. Aus der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina kommt Kritik an der Bundesregierung. Der schleppende Corona-Impfstart zeige ein grobes Versagen der Verantwortlichen, sagte Leopoldina-Mitglied Frauke Zipp der Zeitung Die Welt. Sie fragt, warum man im Sommer nicht viel mehr Impfstoff auf Risiko bestellt habe. Der Münchner Virologe Sutter sagte der Süddeutschen Zeitung, man habe im Sommer noch nicht wissen können, welcher Impfstoff sich als wirksam erweise. Es sei deshalb richtig gewesen, sich mehrere Optionen zu sichern. Die deutlich ansteckendere britische Coronavirus-Mutation ist in der Türkei nachgewiesen worden. Das Gesundheitsministerium spricht von 15 Infizierten. Die Betroffenen seien aus Großbritannien eingereist und hätten sich in Quarantäne begeben. In der Türkei gilt jetzt ein Einreisestopp für Reisende aus Großbritannien. Der erste Tag nach dem Brexit ist trotz Zollkontrollen am Eurotunnel und dem Hafen von Dover ohne größere Probleme verlaufen. Die Betreiber melden, es sei wenig Verkehr gewesen. Die Lkw-Fahrer, die nach Frankreich wollten, hätten alle nötigen Papiere dabei gehabt. Ein Grund dafür ist das vergangene Woche in letzter Minute vereinbarte Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU. Der Warenhandel ist damit auch nach dem endgültigen Austritt der Briten weiterhin zollfrei und Mengenbeschränkungen gibt es auch nicht. Ganz ohne Kontrollen und Papierkram geht es aber nicht, weil zum Beispiel die Einhaltung von Standards bei Agrarprodukten kontrolliert werden muss. Wer dafür nicht die richtigen Papiere dabei hat, muss umdrehen. Der Betreiber des Eurotunnels gibt sich optimistisch und erklärt, grundsätzlich bräuchten die Fahrer aber nicht mehr Zeit mitbringen. Jenny Bein für das Studio London. Nach einem Erdrutsch in Norwegen haben Rettungskräfte auch in der Nacht die Suche nach Vermissten fortgesetzt. Sie suchten aus der Luft mit Wärmebildkameras nach 7 Erwachsenen und 2 Kindern. Nach Tagesanbruch sollen Helfer das Gebiet auch wieder zu Fuß durchkämmen. Die Suche ist gefährlich, weil mehrere Häuser an der Abbruchkante stehen und in die Tiefe stürzen könnten. Ein Mann ist gestern tot geborgen worden. Das Wetter in Deutschland überwiegend bewölkt, lokal Nebel, die Tiefstwerte +3 bis -7 Grad. Tagsüber häufig grau, in der Mitte und rund um die Mittelgebirge teils aufgelockert, +4 Grad. Und die Zeit, 4:03 Uhr. Was da los auf den Straßen? Ich gucke, ich sehe, es ist nichts los. Die junge Nacht der ARD. Ja, so ist das an den Feiertagen und danach dann am Wochenende, denn es ist ja Wochenende, Freunde. Es ist mittlerweile Samstag geworden, nur mal so zur Info, falls ihr nach den ganzen Feiertagen auch mit den Wochentagen durcheinander gekommen seid. Es ist eben wenig los auf den Straßen und auch sonst einfach, weil alle noch in so einer Gemütlichkeit drin sind. Ich übrigens auch. Ich sitze hier ganz gemütlich. Und mach uns jetzt hier Alice Merton an mit Easy. Schönen guten Morgen, hier ist Fritz Schäfer. Easy, easy, easy. We keep on going up and down. Wasting all our time, wishing we'd stayed on the sidelines. Bet you would have left by now. If you had seen the signs from the very beginning. Can't tell if we're a masterpiece or catastrophe. Oh, I'm sorry for the confusion. Thinking we should take it back. Rewind all the tapes, all the memories we made. You feel

gonna get your act together. I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh, yeah, yeah, yeah. Let's get to work on time. J-Lo mit Ain't Your Mama in der jungen Nacht. 4.13 Uhr ist es jetzt. Und der nächste Track, der kommt von Bosse, Axel Bosse. Und wie der auf neue Songs kommt, das ist ja eine ganz interessante Sache. Der geht einfach nach draußen vor der Tür, geht joggen. Und dann, wenn er da so durch dieses Joggen, durch die sportliche Ertüchtigung auf gute Ideen kommt, dann muss er die ja irgendwie abspeichern, damit er nicht nach Hause kommt und alles schon wieder vergessen hat, wie er jetzt seinen nächsten Song schreiben wollte. Und dann singt er die einfach, während er da durch die Gegend joggt, in sein Handy rein und speichert die damit. Klingt dann so. Ja, kann man kaum glauben, dass da nachher dann schöne Songs draus werden. Aber es ist der Fall. Und er war wohl in letzter Zeit wieder ein paar Mal joggen. Es kommen neue Songs von ihm raus. Hier zum Beispiel der letzte Tanz. Bosse in der jungen Nacht um 4.14 Uhr. Jahre ziehen vorbei, Kindheit geht vorbei, Freunde werden alt, 2 Promille Abiball, Longdrinks gehen leer, Kopf wird voller, alte Liebe wird schwer, yeah, yeah. Und man weiß immer erst beim Abschied, was es einem bedeutet und wie schön es eigentlich war. Und nix ist immer, für immer, für immer. Also tanz, als wär's der letzte Tanz. Nix ist für immer, einfach alles ist nur ein.

Doja Cat, Say So um 4.20 Uhr in der jungen Nacht am Samstagmorgen. Und 4.20 Uhr am Samstagmorgen, das ist ja für mich immer so die Uhrzeit, wo ich merke, oh, ich verspreche mich wieder so oft hier, ich werde müde, ich muss was tun. Und da hilft es, dass hier von den Kollegen an Silvester noch was übrig geblieben ist, was sie hier moderiert haben. Durch so eine kleine Süßigkeit hier. Die werde ich mir mal eben reinstecken hier in den Mund. Das ist von einer bekannten Marke, ein Küsschen mit also Schokolade und einer Haselnuss drin. Und ich finde, ganz einfach, ihr solltet dabei sein, während ich hier meinen Blutzuckerspiegel wieder nach oben bumse. Und auch mal so bewerte, wie schmeckt das. Und ich muss sagen, um diese Uhrzeit schmeckt jede Süßigkeit geil, wenn man schon länger nichts mehr gegessen hat. Weil normalerweise esse ich ja nichts um diese Uhrzeit hier im Studio, weil das setzt ja an, kriegt man Bäuchlein von, ne? Und dann ziehe ich so eine Sendung immer durch, aber so eine kleine Süßigkeit, die kann man sich dann um die Uhrzeit nochmal kurz erlauben, so. Ich genieße das hier noch eine Runde. Sorry, falls ich euch jetzt auch Hunger gemacht habe. Ich würde jetzt gerne jedem von euch oder jeder, die oder der gerne was hätte, was vorbeibringen, wird nur schwierig. Ich spiele lieber einen guten Song, okay? Machen wir so. Rudy Mantle featuring James Arthur, Sun Comes Up. I wonder maybe they never find me. I've been waiting such a long, long, long time to feel it swallowed by the waters around me. No, I took so many wrong, wrong, wrong turns to see it. Whoa. But I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. I sit till I can't hear voice no more. Suddenly the sun goes up, and I feel handcuffs. I had to sleep through such a cold, cold, cold night to see it. A green flash is zipping right where I'm standing. The sunlight cut into the bone, bone, bone. Started the healing. Oh, I danced through the blisters at night, and I laughed till I cried and cried. I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning. I know I'm alive, alive. I said till I can't hear your voice no more. Suddenly the sun goes up, and I feel my love flooding back again. Yeah. Until the sun goes up, and I feel my love coming up again. Suddenly the sun goes up, and the dark is gone. Die junge Nacht. got a hold on me. You take control of me. Just don't let go of me. I don't wanna lose you. You got my head spinning. Quit all the bad thinking. Want you to last with me. I don't wanna lose you. Hold on me, take control of me. Don't let go of me. Oh, never let me down. Down, down, da da da da down, down, da da da. Aren't you something to admire? Cause you're shining something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can say it is no place. Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see truth somewhere in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand and a pocket full of soul, I can tell you there's no place we couldn't go. Show me how to

a lot. Oh, I thought a lot about what we came here for. But I've never really tried to stop the flight of the cannonballs. Tied in the morning and tied to the screen. Applause the illusionist. I feel it coming to me. Your lungs on fire. On the dance floor, we move and we talk until we can't no more. What do I say? What do I deny? I build a wall 1,000 feet high. I feel it coming to me. What a shame. Giant Rooks mit Watershed in der jungen Nacht. So, sagen wir mal, startet 2021 so bescheiden, wie 2020 aufgehört hat? Oder ist der groß angekündigte Impfstoff vielleicht doch der Hoffnungsschimmer für die Eventbranche? Wir haben mal bei den Künstlern nachgefragt, wie deren Prognosen ausfallen. Bei Purple Disco Machine zum Beispiel. Tino, so heißt Purple Disco Machine. Er glaubt an Festivals nächstes Jahr. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir nächsten Sommer Festivals erleben. Vielleicht anders, als wir es gewohnt sind und auch etwas kleiner und mit anderen Restriktionen. Aber ich glaube, dass auch jetzt jeder nach der Zeit, also mir geht es zumindest so, dass man da erwartungstechnisch so weit runtergefahren ist, dass man sich selbst über kleinere Festivals oder kleinere Shows freut. Ja, und auch sein Kollege Felix Jehn, der scharrt schon mit den Füßen und fragt sich, wann es endlich wieder losgeht. Natürlich habe ich Bock und ich bin richtig heiß, wieder auf mehr Bühnen zu spielen und vor allen Dingen auch nicht dabei zu vergessen, dass es halt nicht nur mich gibt, sondern eine unglaublich große Industrie, die da hinten dran steht und viele Menschen, die einfach gerade keinen Job haben. Und deswegen will ich natürlich auch nächstes Jahr wieder mehr spielen. Aber ich werde ganz genau gucken, so wie geht's mir dabei, wie viele Shows, wann merke ich, dass die Balance wieder kippt. Ja, man hört es jetzt schon so ein bisschen raus. Der Felix, der meditiert ja seit ein paar Monaten regelmäßig. Das erdet ihn ziemlich gut, sagt er, so als Ausgleich zu seinem sonst ziemlich hektischen Job, auch in der Öffentlichkeit. Vielleicht ist es ja was ihr euch auch vornehmt für 2021. Bisschen fokussierter werden, nicht so schnell von allem stressen lassen. Und um einfach in dieser Stimmung, in diesem Vibe zu bleiben, mache ich jetzt hier auch mal Felix Jehn an, zusammen mit Cheat Codes. I Just Wanna heißt der Song. I just wanna ride with you all night. I just wanna fly with you so high. I just wanna ride with you all night. I just wanna fly with you so high. High in the club or hiding in your basement. Under the covers, shoot me in the space. Light fight, light fight, light four, light four, light three and two or one. I just wanna ride. Said she tired, little money, need a big boy. Pull up 20 inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, G-Wagon, G-Wagon, G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of toys. 720S pumping, Fallout Boy. You was talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. You walk to see me winning. See the hit glue in my mouth and I be grinning. Yeah. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a shit Dumbo, yeah. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the. When I got guap, all of y'all disappear. Before I drop Sonny, none of y'all really care. Now they always say congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this shit. Used to have a lot, but I got more now. Made another hit, cause I got bored now. Always going for it, never pump fourth down. Last call, Hail Mary, Prescott, touchdown, hey. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. 100 bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Post Malone mit Wow in der Jungen Nacht und eine Warnmeldung: Vorsicht auf der A31 Oberhausen Richtung Gronau zwischen Bottrop, Feldhausen und Dorsten liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Bitte in meiner Heimat ganz besonders vorsichtig fahren. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand. Wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. If there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bait and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you. Taylor Swift in der jungen Nacht. 2021 ist ja bei den meisten wahrscheinlich sehr entspannt gestartet. Ich bin froh, mit euch, dem Club der Nachteulen, ins Jahr gestartet zu sein in der letzten Nacht. Trotzdem war es auch für mich ein ganz anderes Silvester als sonst, irgendwie viel unspektakulärer und ruhiger. Wie war es denn bei euch? Ja, total absurd, weil wir zu zweit zu Hause sind, alle unsere Freunde auch zu Hause sind. Wir haben uns kurz zusammen telefoniert und jetzt stehen wir hier und es gibt zwei Raketen. Nee, alles gut, also wir haben Spaß. Wir haben Feuer, aber es ist noch vom letzten Jahr, nicht illegal oder so, ne? Also haben wir extra gebunkert. Also man kennt Silvester so gar nicht, dass man einfach durch die Gegend geht und nichts hört, aber es ist das erste Mal Silvester. Das ist langweilig. Das ist wie, als hätte man irgendwie Silvester uns weggenommen. Es ist schon ein ganz anderes Jahr auf jeden Fall. Hoffentlich wird alles besser. Ja, das hoffen wir alle, aber ich habe da Hoffnung, das wird schon. Genauso wie wir jetzt hier auch noch diese Nacht zusammen rumkriegen. 6 Stunden lang ist ja diese Sendung und ich bin hier am Arbeiten. Ihr seid vielleicht am Arbeiten oder gerade aufstehen. Ich bin da. Wenn was ist, ne, meldet ihr euch. I'm good.